Das, was ich vorstellen möchte, ist ganz stark Work in Progress. Es handelt sich um eine Art wissenssoziologische Begleituntersuchung zum Prozess der Entwicklung unserer Simulation. Wir sind uns in der Gruppe ja bewusst, dass die Konstruktion einer Gesellschaft nach dem Geld als Computersimulation einerseits die Präzisierung von Utopien unterstützen kann. Es müssen viele Dinge sehr genau durchdacht und quasi axiomatisch festgeschrieben werden. Man kann nicht im Ungefähren bleiben, wie das ja bei philosophischer Utopistik manchmal der Fall ist und dort auch sinnvoll sein kann. Andererseits ist es aber so, dass uns das Simulieren einen mathematisch-technischen Diskurs und Blick aufnötigt gewissermaßen und das kann auch problematisch sein. Es müssen Aspekte von Sozialität, Erleben, Handeln, Erwarten formalisiert werden und niemand weiß, ob Mathematik eine neutrale Sprache ist oder gewissermaßen eine technokratische und was dies bedeutet. Insofern ist es angebracht, auf Potenziale und Einschränkungen formaler Modelle bzw. Simulationen zu reflektieren. Dazu am Anfang zur Annäherung ein Dreischritt. Ich würde zunächst einmal davon ausgehen, dass es vergleichsweise evident ist, dass technologische Entwicklungen einen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir über Zukunft nachdenken. Das ist Punkt 1 auf der Folie. Das Narrativ lässt sich explizit spätestens seit Marx finden, vermutlich aber schon viel früher. Wenn man an aktuelle Positionen denkt, fallen mir die Akzelerationisten ein oder Paul Mason, wo ja der Impetus darin besteht, jene Technologie, die die kapitalistische Dynamik selbst hervorgebracht hat, für postkapitalistische Zwecke einzusetzen bzw. umzufunktionieren. Ich will das gar nicht bewerten, sondern einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es einfach prominente Diskurse sind. Und zum Zweiten würde ich dann sagen, dass es ebenfalls relativ evident ist, wenn auch weniger bekannt, dass epistemische Technologien einen Einfluss auf die Wissenschaftsentwicklung haben. Ein Beispiel, formale Methoden, wie man sie aus der empirischen Sozialforschung kennt, haben ganz stark zur Ausdifferenzierung der Soziologie als Wissenschaft beigetragen und sie vor allen Dingen gegenüber Psychologie und Geisteswissenschaften konturiert vor 100 Jahren. Das wird nicht immer so gesehen. Viele Geschichtsschreibungen der Soziologie sind viel zu theorielastig, so als ob die Geschichte der Soziologie eine Abfolge von Theorien war, was nicht stimmt. Ich habe da noch den Manuel Delander angemerkt, der hat ein Buch geschrieben, Philosophy in Simulation, wo er zeigt, dass sich durch den zunehmenden Einsatz von Simulationen auch viele unserer Sozialtheorien ändern. Auch hier ein Beispiel, was man früher als emergent beschreiben musste, also Makrophänomene, von denen man nicht bruchlos sagen konnte, wie sie kausal zustande kommen, kann man heute in artifiziellen Modellwelten im besten Falle einfach wachsen lassen. Wenn das so ist, also dass erstens Technologie einen Einfluss auf unsere Utopievorstellungen hat und zweitens epistemische Technologien einen Einfluss auf Wissenschaft haben, dann kann man die beiden Fragen verschränken und danach fragen, ob es historische Fälle gab, wo epistemische Technologien, also mit Methoden oder formale Modellierungs- und Simulationsweisen, nicht nur einen Einfluss auf Wissenschaft hatten, sondern eben auch auf Utopistik und Gesellschaftskritik. Und mindestens ein einschlägiger Fall ist mir hier bekannt, und zwar die sogenannte Socialist Calculation Debate. Die möchte ich heute etwas beleuchten, und zwar weder allgemein ideengeschichtlich, dafür müsste ich viel mehr Kontext, historisches Kontextwissen beifügen, kann ich aus Zeitgründen nicht machen, sondern eben bezogen auf unseren Projektkontext, denn auch in der Socialist Calculation Debate wurde auf eine avancierte epistemische Technologie rekurriert, wie bei uns im Agent-Based Modeling, nur war das bei denen die allgemeine Gleichgewichtstheorie. Und man kann dann diesen historischen Fall mit unserem Fall gewissermaßen vergleichen, also was ist gleich, was ist unterschiedlich. Genau, ich möchte das in drei Punkten abhandeln. Das folgt im Wesentlichen dem historischen Gang der Socialist Calculation Debate. Also worum geht es? Vorläufer, Hochzeit der Debatte. Den Teil 4 zur Debatte heute oder quasi zur Debatte nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute, das gibt es durchaus auch immer noch, lasse ich weg aus Zeitgründen, können wir aber in einer Debatte eventuell aufgreifen. Genau, und dann möchte ich abschließend ein Fazit oder einen kursorischen Rückbezug herstellen eben zu unserer Problemlage. Genau, ich fange mal ganz niedrigschwellig an. Worum geht es bei der Socialist Calculation Debate? Marx selbst hat ja keine Bauanleitung für eine sozialistische Wirtschaft bzw. Gesellschaft ausgearbeitet. Der Gegenstand seiner Ökonomiekritik war die kapitalistische Ökonomie bzw. Gesellschaft und die Kritik von deren wissenschaftlichen und populären Selbstbeschreibungen, Selbstdeutungen. Natürlich folgt aus der spezifischen Problematisierung, also was Marx am Kapitalismus kritikwürdig fand und warum, implizit eine Vorstellung, wie eine postkapitalistische Gesellschaft aussehen könnte. Aber explizit hat Marx sich nur wenig und vor allem wenig systematisch mit der gedanklichen Konstruktion eines Sozialismus beschäftigt. Das ist ja auch weithin bekannt. Und er hatte ja auch gute Gründe dafür. Also ihn haben die sogenannten utopischen sozialistischen Strömungen gestört, wie er sie genannt hat, wo dann einfach oftmals irgendwelche Wunschvorstellungen von Gesellschaft sich ausgedacht wurde, ohne dass man eigentlich auf die Bedingungen der Möglichkeit reflektiert hat. Als Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts sozialistische Arbeiterinnenbewegungen insbesondere in Europa erstarkten, tat sich die Frage aber viel virulenter auf, wie eine sozialistische Gesellschaft ganz praktisch aussehen könnte. Ein Kernproblem war dabei natürlich, wie man die Ökonomie organisieren soll. Insbesondere die marxische Arbeitswerttheorie oder was man jeweils dafür gehalten hat, wurde hier in der einen oder anderen Variante in Anschlag gebracht. Wobei das natürlich von Anfang an etwas paradox oder aporetisch war, weil warum sollte eine Theorie, die sozusagen den Kapitalismus zum Gegenstand hat, irgendwas zum Aufbau einer dezidiert nicht kapitalistischen Ökonomie beitragen können? Das ist zumindest mal nicht selbstverständlich. Es gab dann zu dieser Zeit eine Handvoll von Ökonomen und auch einige Ökonominnen, die sich zur Beantwortung des oder zur Bearbeitung des Planungsproblems auf die allgemeine Gleichgewichtstheorie oder wie man auch sagen kann, die neoklassische Preistheorie oder Ökonomik bezogen haben. Wenn Sie schon mal was von der allgemeinen Gleichgewichtstheorie oder der neoklassischen Preistheorie gehört haben, mag Sie ein solcher Bezug verwundern, weil Gleichgewichtstheorie ja heute oftmals mit, ja, also als Bastion neoliberaler Wirtschaftspolitik gilt. So einfach ist es aber nicht, wie ein Blick in die Ideengeschichte zeigt. Die allgemeine Gleichgewichtstheorie wurde von Leon Walras in den 1870er Jahren entwickelt. Sie ist dann später zum Standard der Mainstream-Ökonomie avanciert, bis heute in vielen Abwandlungen. Dies allerdings erst sukzessive und auch nicht ohne Friktionen ab den 1920er, 30er Jahren in Deutschland noch später. Josef Schumpeter hebt sie in seiner Dogmengeschichte posthum in der Mitte der 50er Jahre publiziert, in den Rang einer, Zitat, Magna Carta der exakten Volkswirtschaftslehre, also schon ein Fundament wissenschaftlicher Ökonomik, ihm zufolge. Entscheidend für die fachliche Bedeutung der allgemeinen Gleichgewichtstheorie war sicher ihr Anspruch, eine rigoros anmutende mathematische Darstellung des Problems gegeben zu haben, wie eine dezentral oder anarchisch organisierte Ökonomie wie die kapitalistische so etwas wie Koordination und gesamtwirtschaftliche Effizienz herstellen kann. Das ist die alte Frage der unsichtbaren Hand des Marktes, nur diesmal nicht in Form einer Metapher, sondern als mathematisches System von Gleichungen. Wenn jeder sein idiosynkratisches Interesse verfolgt, warum sollte das daraus hervorgehende Resultat als Aggregat besonders effizient oder gut sein? Und für wen? Zentraler Bezugspunkt bei Walras sind Preise. Indem die voneinander unabhängigen Marktakteure sich an gleichen Preisen orientieren, entstehen auch ohne explizite Abstimmung von Handlungsplänen im heterarchischen System des Marktes Ordnungsmuster, die für ein gewisses Ausmaß an Kohärenz zwischen Konsumptions- und Produktionsentscheidungen sorgen können. Obwohl man nur über Preissignale kommuniziert, so Walras, und sich gar nicht anderweitig verständigt, kann es so zu einer weitreichenden Koordination kommen. Man hat damit, wenn man in der Lage ist, das mathematisch auszuformulieren, eine Art soziale Physik oder Physik des Sozialen. Zum zweiten Punkt auf dem Slide, Pure Economics. Walras beansprucht, mit der allgemeinen Gleichgewichtstheorie so etwas wie Pure Economics geschaffen zu haben, eine reine Ökonomik, also eine Theorie aufgestellt zu haben, die wirtschaftssystemübergreifende Geltung hat und die insofern auch unabhängig ist von der jeweiligen konkreten institutionellen Beschaffenheit von jeweiligen Wirtschaften oder Gesellschaften. Wenn man sich etwas mit der marxischen Kritik der politischen Ökonomie auskennt, kann man hier natürlich hellhörig werden, denn die Kategorien, die Walras in Anspruch nimmt, also sozusagen die kognitive Infrastruktur seiner Theorie, sind natürlich vor dem Hintergrund einer kapitalistischen Ökonomie abstrahiert. Zentral sind, wie gesagt, Preise. Als Subjektpositionen fungieren prominent Anbieter, Unternehmer und Nachfrager, Konsumenten bzw. Haushalte. Die Problemlage ist hier analog der bereits genannten Frage, ob man Arbeitswerte im marxischen Sinne im Rahmen der Organisation einer sozialistischen Ökonomie als Signale bzw. Steuerungsmechanismen verwenden kann. Wenn es gute Gründe gibt für die Annahme, dass Arbeitswerte ein kapitalistisches Phänomen sind, dann ist so ein Verständnis natürlich problematisch. Das haben die entsprechenden Protagonisten aber nicht so gesehen. Und so wie es viele Marxisten gab, die ein ahistorisches Verständnis von Arbeitswerttheorie vertreten haben, so gab und gibt es eben auch viele Neoklassiker, die ein ahistorisches Verständnis der Grenznutzentheorie bzw. der Gleichgewichtstheorie vertreten. Ich komme darauf zurück. Zum dritten Punkt, der ist spannend, Walras als Marktsozialist avant la lettre. Ich hatte schon angemerkt, heute wird Neoklassik und Gleichgewichtstheorie oft mit neoliberaler Wirtschaftspolitik gleichgesetzt. So nach dem Motto, Märkte funktionieren am besten, wenn man sie einfach laufen lässt. Zwar rechtlich politisch flankiert, aber nicht versucht, Preisrelationen zu beeinflussen, sei es durch Fiskalpolitik oder durch Geldpolitik. Das ist aber faktisch eine relativ späte Entwicklung in der Interpretation und Ausdeutung der Gleichgewichtstheorie. Es ist nicht nur so, dass in der Socialist Calculation Debate, auf die ich gleich zu sprechen komme, die Gleichgewichtstheorie mit Sozialismuskonzepten verkoppelt wurde, sondern solche Überlegungen gab es eben bereits bei Walras selbst, also in den 1870ern, 80ern, 90ern. Walras nahm für sich in Anspruch, eine Synthese von Liberalismus und Sozialismus erreicht zu haben. Zentral ist bei ihm die Idee, auf Grundlage seiner Theorie, dass der gesamte Boden eines Landes verstaatlicht werden soll, weil die etablierte, kontingente Verteilung, die sich durch Vererbung ergibt, ökonomisch suboptimal sei. Er fordert keine gewaltsame Enteignung, sondern votiert dafür, dass der Staat sukzessive über die Ausgabe von Schuldtiteln das gesamte Land zu Marktpreisen aufkauft, um es dann zu verpachten. Der Staat tritt in diesen und ähnlichen Vorstellungen von Walras also als eine Agentur auf, die optimale Konkurrenzverhältnisse herstellt, aber nicht selbst den Produktionsprozess organisiert. Das mutet natürlich schräg an, folgt aber durchaus einer Binnenlogik, die sich aus dem Theorieprogramm der allgemeinen Gleichgewichtstheorie ergibt oder ergeben kann, mindestens mal. Also man sieht hier schon, wenn man es nur grob skizziert, wie eine epistemische Technologie-Utopie-Vorstellung in eine bestimmte Richtung lenken kann. Genau, jetzt geht es um die Socialist Calculation Debate, relativ zusammengekürzt natürlich. Ich habe einige wichtige Autoren bzw. Arbeiten auf dem Slide aufgeführt, chronologisch weitestgehend. Ich kann die aber aus Zeitgründen nicht alle gleichberechtigt behandeln. Ich will kurz den Text von Enrico Barone nennen, von 1908, auf den ist dann in den 20er Jahren immer wieder rekurriert worden als Vorläufer. Der Barone war gar kein Linker, sondern italienischer Militär- und Militärwissenschaftler, konservativ, später dem italienischen Faschismus zugeneigt. Der kannte die walrasianische Gleichgewichtstheorie und hatte ein Interesse, die Frage auszuloten, ob eine kollektivistisch organisierte Ökonomie möglich ist, also ob die Effizienz sein kann. Er hatte da nicht freiheitlichen Sozialismus im Auge, sondern eher die Frage, ob in einer Situation von Kriegswirtschaft ein planender und starker Staat eventuell effizienter sein könnte als eine Marktwirtschaft. Sein Vorbild war auch gewissermaßen das damalige Deutschland. Er orientiert sich an einem Auktionator-Modell, das sich in Walras Theorie finden lässt und vermittels dessen Walras veranschaulichen wollte, wie Märkte Gleichgewichtspreise generieren können. Barone konkretisiert diesen abstrakten Auktionator im Sinne eines zentralen Wirtschaftsplanungsministeriums. Im Sinne eines Trial-and-Error-Verfahrens könne ein solches Planungsministerium sukzessive durch Preisfestsetzung und Preisanpassung eine tendenziell optimale Ressourcenallokation erreichen. Soviel zu Barone. Der eigentliche Startpunkt der Calculation Debate lässt sich zurückführen auf einige Arbeiten Otto Neuraths aus den späten 1910er und frühen 1920er Jahren, sowie die Kritik, die seine Arbeiten dann durch die österreichischen Ökonomen im Sinne der Denkschule Austrian Economics, also Ludwig von Mises und Hayek, erfahren haben. Neurath war ein Linker, der lehnte aber Arbeitswertrechnungen als Basis einer sozialistischen Ökonomie ab und hat auch mit der allgemeinen Gleichgewichtstheorie nichts am Hut. Stattdessen hat Neurath für Naturalrechnungen votiert. Also er denkt Sozialismus als, oder dachte Sozialismus als Planwirtschaft auf Basis weitreichender statistischer Berechnungen, die aber nicht in Geld durchgeführt werden sollten, sondern in verschiedenen Maßsystemen, je nachdem, um welche konkreten Güter und Dienstleistungen es sich handelt. Er spricht eben sich dabei dezidiert gegen so etwas wie einen Generalnenner aus, weil ein einziger Maßstab, etwa Geld oder Geldäquivalente, an der faktischen Heterogenität von Gütern und Bedürfnissen und Leistungen eben vorbeigehen würde. Gut, kommen wir zu Ludwig von Mises. Die Texte von Neurath, die recht populär waren damals, Neurath war auch selber an der Münchner Räterepublik aktiv beteiligt, sind dem liberalen Ökonomen Ludwig von Mises sehr sauer aufgestoßen. Von Mises hat zugestanden, dass sich die Produktion von Konsumgütern mehr oder minder rational auch ohne Geld und Märkte bewerkstelligen lassen könnte. Sein zentraler Einwand gegenüber Neuraths Naturalökonomie besteht aber darin, dass sogenannte Güter höherer Ordnung, also Produktionsmittel, Maschinen, beziehungsweise die Produktion von Produktionsmitteln, sich nicht auf diese Weise rational bewerkstelligen lassen. Moderne arbeitsteilige Ökonomien seien zu komplex, um aus Informationen über den Bedarf an Konsumgütern darauf zu schließen, was, wo, wie, in welcher Menge produziert werden soll. Dazu braucht es Faktormärkte, also Märkte für Anteile an Produktionsmitteln, also den Erwerb von Unternehmensanteilen über Aktien. Solche könne es aber in einem sozialistischen Regime, wo alle Produktionsmittel Gemein- oder Staatseigentum sind, nicht geben. Wertbestimmung und Preisrelationierung zwischen verschiedenen Produktionsmitteln seien aus diesem Grunde nicht möglich. Oskar Lange, das ist der letzte, den ich hier nennen möchte, hat den Einwand der Austrian Economics akzeptiert, wonach eine sozialistische Ökonomie nicht allein, wie bei Neurath gedacht, über Naturalrechnungen geplant werden kann. Er versucht aber zu zeigen, und zwar auch wiederum unter dezidiertem Rückgriff auf die allgemeine Gleichgewichtstheorie, dass eine sozialistische Ökonomie bestimmte Eigenschaften und Resultate der kapitalistischen Wirtschaft gewissermaßen emulieren kann. Und zwar so emulieren kann, dass die negativen Effekte des Kapitalismus vermieden werden können. Also beispielsweise Monopolstellungen, ungleiche Einkommensverteilung etc. pp. In Langes Modellökonomie gibt es Märkte für Güter und Arbeitskräfte, aber auch keine Märkte für Kapitalgüter, also keine Faktormärkte bzw. Börsen. Die einzelnen Betriebe befinden sich in Gemeineigentum und ihre Manager unterstehen den Weisungen einer zentralen Planungsbehörde. Die Ziele der Manager liegen nicht in Profitmaximierung, jedenfalls nicht notwendigerweise, sondern in politisch festgelegten Zielen. Lange bezieht sich auf die Gleichgewichtstheorie insofern, als dort unter sehr bestimmten Bedingungen die Möglichkeit optimaler Ressourcenallokation eben mathematisch in Anführungsstrichen bewiesen wurde. Von Gegnern wie Lionel Robbins oder Hayek wurde nun allerdings hervorgebracht gegen Lange, dass in der Realität im Unterschied zum Modell gar nicht die Möglichkeit bestünde, dass ein zentrales Planungsbüro in Echtzeit Millionen von Gleichungen lösen könnte, die eben im Spiel wären, wenn man die komplexe walrasianische Gleichgewichtstheorie auf eine reale Wirtschaft beziehen würde, also empirisch, quasi ökonometrisch anwenden würde. Lange bedient sich, wie schon Enrico Barone, insbesondere bei der Figur des Auktionators in Walras Gleichgewichtstheorie, so wie ja auch die Marktakteure im Kapitalismus keine mathematischen Gleichungen lösen, um einen Gleichgewichtszustand zu erreichen, sondern sich an lokalen Daten, Preissignalen und Vermutungen orientieren, so könne auch ein zentrales Planungsbüro, das mutmaßlich über eine bessere Informationsbasis verfügt als jeder Einzelunternehmer im Kapitalismus, Preissignale als Planungsinstrumente in Regie nehmen. Gut, so viel im Schnelldurchlauf zur Socialist Calculation Debate. Ich habe ein Zitat, das fand ich sehr schön, weil das so ein bisschen das Selbstverständnis dieser linken Interpretatoren der Gleichgewichtstheorie auch darlegt. The beautiful systems of economic equilibrium described by, also da könnte man jetzt auch Walras einfügen, das sind halt andere Neoklassiker hier, by Böhm-Bawerk, Wieser, Marshall und Kassel are not descriptions of society as it is, but prophetic visions of a socialist economy of the future. Also die eigentümliche Interpretation eben, oder vielleicht auch nicht eigentümlich, diese Gleichgewichtstheorie, die bildet gar nicht den gegenwärtigen Kapitalismus ab, sondern da wird eine Ökonomie skizziert, da läuft alles so smooth und glatt und optimal, das ist eigentlich quasi eine Vorwegnahme von Sozialismus. Genau, die Debatte heute, wie gesagt, werde ich überspringen. Ich will vielleicht nur anmerken, dass diese Socialist Calculation Leute innerhalb der Linken eigentlich immer eine kleine Strömung waren. Das war jetzt nie irgendwas, was sozusagen die revolutionären Massen hätte großartig agitiert oder beeinflusst. Das war einfach natürlich eine hochabstrakte Theoriedebatte erstmal. Aber es taucht im Verlauf des 20. Jahrhunderts bis heute immer wieder auf. Genau. Jetzt gehe ich langsam dazu über, wie man das auf unseren Projektkontext vorsichtig zurückbeziehen kann. Das sind erstmal allererste Gedanken. Also hier erstmal ein provisorisches Fazit zur Socialist Calculation Debate. Was sich problematisieren lässt, das hatte ich angesprochen, ist eben dieser Anspruch von Walras, eine Pure Economics zu machen. Also eine ökonomische Theorie, die für jede Gesellschaftsformation gilt, ohne die institutionellen Rahmenbedingungen in Betracht zu ziehen. Und zugleich kann man sagen, er hat selber ja einen bestimmten Erfahrungshintergrund gehabt, hat seine Theorie nicht im luftleeren Raum entwickelt, sondern er hatte eine bestimmte Form von Kapitalismus vor sich. Im Fall der Socialist Calculation Debate hat das dazu geführt, dass eigentlich ja immer, so es da konkrete Überlegungen gab zu einer institutionellen Gestaltung eines Marktsozialismus, eigentlich immer von sowas wie einer Physik von Angebot und Nachfrage ausgegangen wurde, wie man sie eben aus der allgemeinen Gleichgewichtstheorie übernommen hat. Und es ist keinesfalls gesagt, dass es sinnvoll ist, um eine sozialistische Ökonomie zu konstruieren, weil gewissermaßen die Basalontologie der Gleichgewichtstheorie bestimmte harmonistische Voraussetzungen hat, die so in der Realwelt vielleicht gar nicht gegeben sind. Auffällig ist auch, dass bei diesen Markt- oder bei den Socialist Calculation Debate Beiträgen Preise eigentlich die einzigen Signale sind, die da zur Koordination herangezogen werden oder die doch die wichtigsten. Und dass es eine zentrale Planungsinstanz gibt. Also der Horizont sozusagen, der da eigentlich nie überschritten wurde bei den Socialist Calculation Debatern, waren halt Preise, die zentrale Stellung, Bedeutung von Preisen zur Koordination und sowas wie eine zentrale Planungsbehörde. Andererseits, ich will damit nicht sagen, dass die Debatte schon zu Ende ist. Es gibt viele, die sagen, die Debatte ist zu Ende. Glaube ich gar nicht. Wenn man sich heute China anguckt, keine Ahnung, ob man das als Sozialismus bezeichnen mag, was da passiert, oder ob das emanzipatorisch ist. In vielen Hinsichten sicherlich nicht, aber die Vorstellung, dass es da eine starke politische Macht gibt, die Marktmechanismen in Regie nimmt politisch, das kann man sich heute, denke ich, sehr gut vorstellen, gerade in Verkopplung mit Big Data, Industrie 4.0, Social Credit Systems und so weiter. Das ist in China alles relativ weit fortgeschritten. Also die Socialist Calculation Debate wird weitergehen. Was bedeutet das für unser Reflexions- oder Simulationsvorhaben? Ich habe nochmal als Einstieg zwei Zitate aus dem Kontext der Socialist Calculation Debate. Ich will die aber nicht vorlesen, sondern kurz paraphrasieren. Das erste Zitat stammt von Oskar Lange. Es ist etwa 30 Jahre nach der Hochzeit der Debatte formuliert worden. Lange greift darin nochmal den Vorwurf der Österreicher auf, wonach es ein Ding der Unmöglichkeit sei, walrasianische Gleichungssysteme in Echtzeit von einer Zentralinstanz lösen zu lassen. Um dann vor dem Hintergrund der in der Zwischenzeit stattgefundenen rasanten Computerentwicklung zu postulieren, dass genau dies heute, also in den späten 60er Jahren, bereits möglich sei. Also Rechenpower als Argument für Sozialismus. Sein Fazit besteht dann darin, den Markt bzw. Marktprozess als eine Art Rechenmaschine eines vorelektronischen Zeitalters zu begreifen, also als eine Art Analogcomputer, der in der Zwischenzeit eben aufgrund technologischer Innovationen, Digitalcomputer, schlicht überflüssig geworden sei. Diese Interpretation von Lange wurde dann nochmal gut 20 Jahre später, Anfang der 90er Jahre, seitens eines den Austrian Economists nahestehenden Theoretikers Don Lavoie, wiederum vor dem Hintergrund neuer Entwicklungen im Feld der Computertechnik quasi umgedreht. Unter Verweis auf damals neue Entwicklungen im Bereich von künstlicher Intelligenz postuliert Lavoie, dass es im Gegenteil so ist, dass zentralisierte Computersysteme ein Auslaufmodell sind, während die Computer der Zukunft sich durch eine dezentrale Struktur auszeichnen würden, bottom-up, die mehr der Struktur von Märkten und der dortigen Form von Informationsverarbeitung entsprechen würde. Letztes Slide. Ich würde vermuten, dass es in der Tat so ist, dass eben die Gleichgewichtstheorie ja deutliche Ähnlichkeiten zu einem Computersystem aufweist, was top-down funktioniert. Oder eben wie auch die Newton'sche Physik, die bei der Gleichgewichtstheorie, bei der Konstruktion Pate gestanden hat, die Akteure sind, ähnlich wie physikalische Teilchen, durch systemische Gesetze strukturdeterminiert, aber keinesfalls spontan oder kontingent oder heterogen. Bei agentenbasierten Modellen bzw. Simulationen ist diese Relation anders gelagert. Das werden dann gleich die folgenden Inputs der Kolleginnen und Kollegen zeigen. Agentenbasierte Modelle funktionieren bottom-up. Die Eigenschaften der Akteure lassen sich je nach Forschungsfrage festlegen. Es ist also möglich, heterogene Agentenpopulationen zu programmieren. Die Systemeffekte resultieren dann als emergente Effekte aus den Interaktionen dieser heterogenen Agentenpopulationen. Es gibt insofern eine starke Ergebnisoffenheit. Die Simulationstechnik ist weit weniger einer spezifischen Ontologie verhaftet, als es bei der Gleichgewichtstheorie der Fall ist. Deswegen sprechen die heterodoxen Ökonomen Fagiolo und Ruventini auch von Agent-Based Modeling als einer Emerging Heterodox Synthesis auf Methodenebene. Agentenbasierte Modellierungen ermöglichen eine so große Flexibilität und so wenig zwingende inhaltliche Vorfestlegungen, dass sie in ganz verschiedenen ökonomischen Denkschulen sinnvoll als Experimentierumgebung eingesetzt werden kann. Das sieht man heute auch aktuell am Feld heterodoxer Ökonomik. Da arbeiten Post-Keynesianer mit und auch alle möglichen anderen Strömungen von Ökonomie arbeiten mit agentenbasierten Modellierungen, weil sie ihre jeweiligen spezifischen, idiosynkratischen, schulspezifischen Axiome relativ gut damit umsetzen können. Also das sind Dinge, die kann man eben mit einem normalen Gleichgewichtsmodell nicht machen. Deswegen war es lange so, dass heterodoxe Strömungen in der Ökonomik quasi immer technisch rückständig waren, weil die halt auf der Ebene von Verbalökonomie geblieben sind, also keine Modelle gebaut haben oder keine avancierten Modelle. Das ändert sich gerade. Und deswegen ist es für uns spannend zu sagen, okay, dann gehen wir noch einen Schritt weiter und überlegen uns, kann man nicht mit diesen Modellen noch was ganz anderes modellieren.